Ich bin derjenige, der ohne etwas zu erwarten die Welt übergibt. Der Student, der in der Nähe von Babel, Schopenhauer, Aristoteles und Kant diskutierte. Ein Spielmann, der in Bogota die Welt zu seiner Bühne machte. Ein Engel, gesandt ins Tal des Delaware, um seinen Rassismus und Egoismus zu richten. Als sie dich fliegen sahen, schnitten sie dir Flügel für Flügel ab und verdammten sich selbst zum Verlust ihrer Unsterblichkeit. Derjenige, der den Egoismus Manhattans porträtierte und mit Visionären anderer Glaubensrichtungen sprach, der nicht an die lateinamerikanische Explosion glaubte und englische Theologen korrigierte, der an einer Tragödie namens Kolumbien teilnahm und in Indien seine Grenzen repräsentierte, der die Semiotik mit dem Kino verband und eine Welt fotografierte, fürchtete zu vergehen. Denn du durch Abteilung Nationen führst mit Filmen von Kindern und Fischern, Erfahrungen, die Frankreich ihm schenkte, der dich heute in seiner ewigen Existenz ehrt.